Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, 11. Kapitel, Vers 23 bis 26. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: Das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Gott segne dieses Wort. Das Abendmahl. Ja, hier aus dem 1. Korintherbrief im 11. Kapitel haben wir eben also die Anweisungen Anweisung und Ordnung für das Abendmahl. Und das Abendmahl ist also dazu da, dass wir uns erinnern an das, was unser Jesus Christus für uns getan hat, am Kreuz. Ja, er hat also seinen Körper gegeben und sein Blut ist für uns vergossen worden. Am Kreuz ist er für unsere Sünden gestorben und für die Sünden aller Menschen. Und wir erinnern uns an dieses Geschenk und dann auch an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus im Abendmahl. Und das ist es also im Prinzip. Wir erinnern, es ist eine Art Erinnerung. Und das Abendmahl ist eben dazu da, dass wir uns eben das, was Christus getan hat, was wir nicht tun konnten, dass wir uns daran erinnern und ihn auch ehren in dem Sinne. Und es ist nicht unbedingt nötig, jetzt, dass wir in einem Kirchengebäude uns zusammenfinden. Manchmal haben Leute keine Kirche oder keine Glaubensgemeinde oder so, wo sie hingehen können, mit anderen Christen das Abendmahl begehen können. So ist die Frage, kann man das Abendmahl oder ist es in Ordnung, das Abendmahl ohne Kirchengebäude zu begehen? Und die Antwort ist, ja. Der Grund ist folgendes. Das Abendmahl ist eben, wie gesagt, eine Erinnerung und es ist keine mystische Sache oder irgendwas, dass nun das Brot gesegnet werden muss oder irgendwie das Wein und Getränk nun eine ganz besondere, dass das auf einmal sich verwandelt in irgendetwas anderes. Brot ist Brot und Wein ist Wein oder Wasser ist Wasser, Wasser ist Wasser und Brot ist Brot. Und darauf kommt es gar nicht an. Worauf es ankommt ist, dass das Abendmahl, dass wir erstmal, als wir, die wir Christen sind, uns an Jesus Christus erinnern wollen und eben auch zusammenkommen können. Und das ist dann eben wichtig, dass wir als Gläubige, als Christen, als Jesus, die wir Jesus folgen, zusammenkommen können und das Abendmahl zusammen begehen können. Und wichtig ist hier, dass wir in Vergebung miteinander zu Christus kommen, sozusagen symbolisch gesehen, und kein Laster oder etwas Unvergebenes auf unseren Herzen walten lassen, wenn wir nun das Abendmahl begehen. Dann lieber ein anderes Mal ins Abendmahl gehen. Der Grund dafür ist, dass wir so auch nicht in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen und weil die Unvergebenheit oder auch Sünde dann auch uns in unserer persönlichen Beziehung zu Christus behindert uns das. Und das ist eben das Allerwichtigste zu verstehen. So, wir vergeben also Leuten und kommen also mit anderen Christen zusammen, wer das auch nur ist. Also es ist schon wichtig, dass das andere Christen, also Leute sind, die nicht nur Jesus Christus folgen, die dann sagen, dass sie, ja, ich bin Christ oder ich folge Jesus Christus, sondern dass die das auch wirklich sind. Ja? Und ja, das ist schon wichtig, dass wir das Abendmahl dann begehen können und dann in Vergebung für andere Menschen alles unvergeben ablegen, mit Christus Hilfe auch, und dann zu Christus kommen. Und so könnt ihr praktisch eben, hier habt ihr die Anweisung im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel, ja, in Vers 23 geht's los, da nehmt ihr dann, das muss nicht Wein sein, das kann auch Saft sein oder Wasser ist auch in Ordnung oder was auch immer. Brot kann das sein, Oblaten können das sein, das kann, ja, was auch immer, ja, Crackers, ja, salzige Cracker können das sein. Darauf kommt es nicht an. Es ist ja nur symbolisch. Aber die Zusammenkunft uns, es kommt auf unsere Herzensangelegenheit an, ja. Dass unsere Herzen Christus zugewandt sind. Sein Herz ist uns sowieso immer zugewandt. Und dass wir dann das Abendmahl begehen können. Da könnt ihr dann, also im Korintherbrief, dann die ersten Vers 23 und 24 sprechen, ja. Dann das Brot oder was auch immer ihr habt, dann zu euch nehmen und dann eben ab Vers 25 nochmal dann den Vers lesen und dann den Saft zu euch nehmen und dann zum Schluss nochmal, also kurz pausieren und dann in Vers 26 nochmal lesen. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Oh, Gott segne dieses Wort. Und das ist es dann. Und dann auch still sein und zuhören, wie der Heilige Geist euch ins Herz spricht. Und somit habt ihr das Abendmahl und das könnt ihr dann gemeinsam begehen als Christen, wer auch immer nun das ist. Und das ist ein Segen, dass wir hier diese genauen Anweisungen haben. Und ja, lest auch mal mehr über das Abendmahl, also von Christus durch im Johannesevangelium nochmal, was da passiert ist, wie das alles so vonstatten ging. Und ja, da lädt euch die Bibel auch nochmal ein, zu reflektieren, auch was unser Jesus Christus getan hat. Also das ist das Abendmahl. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Korintherbrief, wo Paulus uns die Anweisung gibt oder wie wir das Abendmahl durchführen können. Das können wir, das muss nicht immer in einem, ja, Kirchengebäude sein, darauf kommt es nicht an. Wir sind das Gebäude als Christen, sind wir Teil Christus Körper sozusagen, also wir sind die Kirche. Alle Menschen, die wir Christen sind, Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, das ist egal, aber wir sind Teil deines Körpers und das ist die Kirche. Und alle, die wir zusammenkommen beim Abendmahl. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, alles über dich lernen, unseren Jesus Christus, vor allem, was du für uns am Kreuz getan hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist, ein für alle Mal, sodass wir in persönliche Beziehung zu dir kommen können als reuige Sünder und nicht nur das Abendmahl begehen zusammen, aber auch ja, uns daran erinnern, was du für uns getan hast als unser Erlöser. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.